morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Leute. We are finally back with a live. Wir sind endlich wieder zurück mit einem Live. It's been over 1 month. Es war über einen Monat. It's good to be back. Es ist gut, zurück zu sein. Welcome from people from all over the world. Ein Willkommen von Leuten aus der ganzen Welt. Hi, Jeannie, good to see you. Hi, Jeannie, gut, dich zu sehen. Wir hatten letzte Woche ein fantastisches Wochenende. Es ist wirklich außergewöhnlich, unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Du kommst von einem Wochenende zurück und denkst, es kann nicht besser werden. Doch dann wird es besser. Aber das letzte Wochenende war wirklich fantastisch. Wir sind sehr begeistert, nächsten Monat nach Europa gehen zu können und unsere Schule des Prophetischen und Übernatürlichen in Europa machen zu können. Und alles, was bei Brazilian Kids Care passiert, ist auch sehr begeisternd. Türen öffnen sich so schnell, ich denke, wir müssen alle Laufschuhe anziehen. Wir haben dieses Jahr 2 Waisenhäuser eröffnet und wir werden bald noch ein weiteres öffnen. Und es gibt viele andere begeisternde Neuigkeiten. Gott tut gute Dinge. Okay, in den letzten paar Tagen in meiner Andachtszeit war ich irgendwie gefesselt von einem Vers aus Hebräer 13. Now look at verse 5. I'm going to use the Passion Bible. Schau Vers 5 an. Ich werde die Passion-Übersetzung verwenden. Can you tell that here in Sao Paulo it's cold? Kannst du sehen, dass es hier in Sao Paulo kalt ist? Daniel, who's always hot, is having his thick sweater on. Daniel, dem es immer heiß ist, hat sein dickes Sweatshirt an. Und wenn es hier kalt ist, haben wir keine Heizung, deshalb ist es sehr kalt. Und wir haben keine Wärmedämmung, wie zum Beispiel in Österreich oder in Europa, wenn es kalt wird. Also Hebräer 13, schau dir Vers 5 an. Heiliger Geist, wir laden dich ein zu dieser Morgensession. Wir sehnen uns danach, dass du Menschen transformierst. Wir sehnen uns danach, dass du dich durch Kraft, Liebe und Freundlichkeit zeigst. Mögen Menschen transformiert werden durch das, was sie hören. Und möge Jesus verherrlicht werden. Danke. So, look at this verse. I really like how the Passion expresses this. Also schau dir diesen Vers an. Mir gefällt es wirklich, wie die Passion das ausdrückt. Don't be obsessed with money, but live content with what you have. Sei nicht besessen von Geld, sondern lebe zufrieden mit dem, was du hast. How many Christians live this? Wie viele Christen leben so? How many Christians do you know that are really content? Wie viele Christen kennst du, die wirklich zufrieden sind? I mean, it's one thing to say don't be obsessed with money, but it's another thing to be content with what you have. Es ist eine Sache zu sagen, sei nicht besessen von Geld, aber es ist eine andere Sache, mit dem zufrieden zu sein, was du hast. Do you know, I've learned so many things regarding material goods. Ich habe so viele Dinge bezüglich materieller Güter gelernt. And I think in the Christian world many times there are two extremes. Und ich denke, dass es in der christlichen Welt sehr oft zwei Extreme gibt. There's the one extreme that God doesn't want Christians to enjoy anything material. Da gibt es das eine Extrem, dass Gott nicht möchte, dass Christen irgendetwas Materielles genießen. You know, and then there is the other extreme that God wants us to have whatever we want and do whatever we want and keep chasing money. Und dann gibt es das andere Extrem, dass Gott möchte, dass wir alles haben, was immer wir wollen und tun, was immer wir wollen und deshalb jagen wir ständig Geld hinterher. You know, the Bible is very clear that we must never allow money to possess us. Die Bibel sagt ganz klar, dass wir niemals erlauben dürfen, dass Geld uns einnimmt. You know, I read a very sad statement yesterday. Ich habe gestern eine sehr traurige Aussage gelesen. About a founder of a huge church movement. Über einen Gründer einer riesigen Gemeindebewegung. And the whole thing got very messy. Und die ganze Sache wurde sehr chaotisch. The leader and founder had to leave. Der Leiter und Gründer musste gehen. And now there's legal investigation. Und jetzt gibt es ein Ermittlungsverfahren. And one of those things that they have now addressed, und eines der Themen, die nun angesprochen werden, is that that man has really ridiculously misused the money from the church. Ist, dass dieser Mann das Geld der Gemeinde wirklich unverschämt missbraucht hat. I mean, buying luxury items for himself with money that people gave to the church. Er kaufte Luxusartikel für sich mit Geld, die die Leute für die Gemeinde gegeben hatten. And then he was confronted with it. Und dann wurde er damit konfrontiert. His only answer was this. Seine einzige Antwort war dies. Well, I did not take the vow of poverty. Naja, ich habe kein Armutsgelübde abgelegt. I did not take the vow of the Franciscan. Ich habe kein franziskanisches Gelübde abgelegt. See, and this is the sad thing. Und das ist das Traurige. That either people are obsessed with money, entweder sind Menschen besessen von Geld, oder sie gehen zum anderen Extrem und sagen, Gott möchte nicht, dass ich etwas habe. Aber schau, was uns hier meiner Meinung nach Paulus schrieb, aber schau, was Gott uns hier lehrt. He's actually teaching us three incredible things in one sentence. Er lehrt uns eigentlich drei fantastische Dinge in einem Satz. The first one, never let money take control of your heart. Das erste, lass niemals zu, dass Geld die Kontrolle über dein Herz bekommt. He doesn't say don't have money, he says don't be obsessed with it. Er sagt nicht, hab kein Geld, sondern sei nicht besessen davon. You know, there are people who have nothing and they are obsessed with money. Es gibt Menschen, die nichts haben und die dennoch besessen von Geld sind. The only thing they think all day long is about money that they don't have. Das Einzige, woran sie den ganzen Tag lang denken, ist das Geld, das sie nicht haben. So they are obsessed with money. Also sind sie besessen von Geld. There are people who have everything and they are obsessed with money. Es gibt Menschen, die alles haben und die besessen von Geld sind. The only thing they can think about is how to get more. Das Einzige, woran sie denken können, ist, wie sie mehr bekommen können. The right thing is to do to have whatever you need to have. But never have it in your heart. Aber das Richtige ist, alles zu haben, was immer du brauchst, aber es darf nie in deinem Herzen sein. You see, obsession is a heart attitude. Siehst du, Besessenheit ist eine Herzenshaltung. Look, everything that Jesus talked about money. Wenn du alles anschaust, was Jesus über Geld gesagt hat, you will find out that he was not really worried if people had stuff or didn't have stuff. Wirst du herausfinden, dass er nicht sehr besorgt darüber war, ob Leute Dinge hatten oder nicht. I mean, he himself said, er selbst sagte, your father's gonna give you every day what you need. Der Vater wird dir jeden Tag alles geben, was du brauchst. Er selbst hat gelehrt, dass wir einen extrem guten Vater haben, der sehr gut für uns sorgt. Er sagte, schaut euch die wunderschönen Lilien an, ihr seid so viel mehr wert. And he said that in context of material provision. Und er sagte das im Kontext von materieller Versorgung. So from the beginning Jesus established something very clear. Von Anfang an etablierte Jesus also etwas ganz klar. The lilies that are clothed beautifully by my Father in heaven. Die Lilien, die wunderschön gekleidet wurden von meinem Vater im Himmel. You deserve way more. Du verdienst viel, viel mehr. That's why don't let your heart be ever taken by. Deshalb lass dein Herz nie davon eingenommen werden. So Jesus constantly addressed the heart, not the money. Jesus hat also ständig das Herz adressiert, nicht das Geld. Es sieht so aus, als ob er über Geld spricht, aber er geht immer direkt zum Herz. Es ist das Herz, das verloren ging. Wir sind von der IPS heimgefahren und ich sagte zu Debbie, Liebling, ich habe irgendwie Angst. And so she asked me what that fear is. Und sie fragte mich, was das für eine Angst ist. I do everything to avoid allowing fear in my heart. Ich tue alles, um zu vermeiden, dass Angst in mein Herz kommt. But this is a fear that I'm not sure if it's not a healthy fear. Aber das ist eine Angst, von der ich nicht sicher bin, ob es nicht eine gesunde Angst ist. I said, my fear is that money could ever conquer my heart. Ich sagte, meine Angst ist, dass Geld jemals mein Herz erobern könnte. Debbie said to me, the way you give away and the way you're so ridiculously generous, you don't have to have that fear. Und Debbie sagte zu mir, durch die Art, wie du weggibst und die Art, wie du so unglaublich großzügig bist, brauchst du diese Angst doch nicht haben. But look, aber schau, I've in my decades of being a Christian, ich habe in den Jahrzehnten, seit ich Christ bin, I've seen so many incredible Christians lost because money conquered the heart. gesehen, wie so viele fantastische Christen sich verloren haben, weil Geld ihr Herz eroberte. In den Jahrzehnten habe ich erlebt, wie Menschen, die ein Feuer und eine Leidenschaft für Jesus hatten, sich selbst verloren haben. Never should any of us be obsessed with money. Deshalb sollte nie jemand von uns von Geld besessen sein. The second lesson that we learn here, die zweite Lektion, die wir hier lernen, ist, there needs to be a heart of contentment. Dass wir ein Herz der Zufriedenheit brauchen. Remember, the author is not saying, hey, you have to choose that you mustn't have a lot of material things. Erinnere dich, der Autor sagt nicht, hey, du darfst nicht viele materielle Dinge haben. The author is talking in a very clear context about this heart that is never content, no matter how much you have. Der Autor spricht in einem ganz klaren Kontext darüber, dass dein Herz nie zufrieden ist, egal wie viel du hast. Keep it in the context. Lies es im Kontext. Don't be obsessed, but have contentment. Sei nicht besessen, sondern habe Zufriedenheit. You see, people who are not content will never be satisfied either. Menschen, die nicht zufrieden sind, sind auch nie befriedigt und erfüllt. Because they're trying to fill an inner emptiness with outer things. Denn sie versuchen, eine innere Leere mit äußerlichen Dingen zu füllen. Once you've chosen that you will never be obsessed with money. Wenn du dich entschieden hast, dass du nie von Geld besessen sein wirst. Once you've understood that you are a steward and not an owner of anything. Wenn du verstanden hast, dass du ein Verwalter und kein Besitzer von irgendetwas bist. You can have anything and you will be content, or you can have nothing and you will be content. Kannst du alles haben und zufrieden sein, oder du hast nichts und bist trotzdem zufrieden. But look. Aber schau. The author is not saying that you shouldn't have nothing. He never says that. Der Autor sagt nicht, dass du nichts haben sollst. Er sagte das nie. Look at the context. Schau dir den Kontext an. For you always have God's presence. Denn du hast immer Gottes Gegenwart. So basically here is what he's saying, that the source of everything is God and his presence. Im Grunde sagt er damit, dass Gott die Quelle von allem ist und seine Gegenwart. He's not saying what the religious people say. Er sagt damit nicht das, was die religiösen Leute sagen. Enjoy the presence of God and you don't need anything material. Genieße einfach Gottes Gegenwart, dann brauchst du nichts Materielles. No, he's not talking about it at all. Darüber spricht er überhaupt nicht. Stressing a heart attitude. Er spricht eine Herzenshaltung an. That we have him, that is what is the most important thing in our life. Dass wir ihn haben, das ist das Wichtigste in unserem Leben. Think with me. Denk mit mir. Living in a palace without God's presence is pretty empty, pretty worthless. In einem Palast ohne Gottes Gegenwart zu leben, ist ziemlich leer, ziemlich wertlos. In einem einfachen Haus mit Gottes manifestierter Gegenwart zu leben, ist sehr kostbar. Living in a palace with the experienced presence of God is very precious. In einem Palast zu leben mit der erfahrbaren Gegenwart Gottes ist sehr kostbar. Living in a simple house without the presence of God is very, very miserable. In einem einfachen Haus ohne die Gegenwart Gottes zu leben ist sehr elend. We're talking about Hebrews 13, verse 5. Wir sprechen über Hebräer 13, Vers 5. So here is the author is trying to bring us back into the awareness that when we have him, with him we have everything. Hier versucht der Autor uns wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass wir mit ihm alles haben. Look. He's bringing us back to remind us to the source of our provision. Schau, er bringt uns zurück, um uns an die Quelle unserer Versorgung zu erinnern. Look, he says, for hasn't he promised you? Schau, er sagt, denn hat er dir nicht versprochen? I will never leave you, never. Ich werde dich niemals verlassen, niemals. Never, never, never. Nie, nie, nie. You know, when our middle son, Christopher. Weißt du, als unser mittlerer Sohn Christopher, when he rapidly began to talk, anfing zu sprechen, he was really very funny, he was very expressive. War er wirklich sehr lustig, er war sehr ausdrucksstark. He was extremely strong will. Er hatte einen extrem starken Willen. And if he didn't want to do anything, he would say, und wenn er etwas nicht tun wollte, sagte er, I won't do it. Ich werde es nicht tun. And then you say, Christopher, you have to do this. Und dann sagst du, Christopher, du musst das tun. He went like this. Er tat Folgendes. Never, never, never, never, never, never, never. And he put your hand in your face. Nie, nie, nie, nie, nie. Er streckte dir dabei seine Hand ins Gesicht. Listen, God promises us, never, never, never, never, never will he leave us. Hör zu, Gott verspricht uns, dass er uns nie, nie, nie, nie, nie verlassen wird. He will never loosen his grip on my life. Er wird nie seinen Griff um dein Leben lockern. Now, look. Look at the beauty of this whole thing. Schau dir die Schönheit dieser ganzen Sache an. Once you've come to this incredible confidence that God is never going to leave me. Wenn du einmal diese unvorstellbare Zuversicht erhalten hast, dass Gott dich niemals verlassen wird, neither will ever provision leave you. Noch wird dich seine Versorgung verlassen. Why? Warum? Because isn't God the source of all provision? Ist Gott denn nicht die Quelle aller Versorgung? Doesn't Paul say in Romans chapter 8? Sagt Paulus nicht in Römer 8? He who did not spare his only son. Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat. How he worth him not give us everything else? Sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? So the author is talking about once you have an awareness and a deep trust in the source of all provision. Der Autor spricht also darüber, wenn du einmal ein Bewusstsein und ein tiefes Vertrauen in die Quelle aller Versorgung hast. You can be content and you never have to be obsessed with anything material. Kannst du zufrieden sein und du musst nie besessen von irgendetwas Materiellem sein. Think about this beautiful thought. Denke diesen herrlichen Gedanken mit. God who created the most beautiful world. Der Gott, der diese wunderschöne Welt gemacht hat. The God who created every diamond mine in the world. Der Gott, der jede Diamantenmine geschaffen hat. The God who is the owner of all silver and all gold. Der Gott, der der Besitzer von allem Gold und Silber ist. The God without whom the world stops spinning around. Der Gott, ohne den die Welt aufhört, sich zu drehen. The God who with the breath of his mouth will destroy the devil. Der Gott, der den Teufel mit einem Atemzug zerstören wird. The God who is so powerful. Der Gott, der so mächtig ist, that his smile can create millions. Dass sein Lächeln Millionen erschaffen kann. Dieser Gott ist der eine, der sagt, ich verspreche dir, ich werde dich nie verlassen. See, if our heart would be convinced, wenn unser Herz überzeugt wäre von der Güte Gottes und davon, dass dieser gute Gott mich niemals verlassen wird, wie könnten wir dann je von Geld besessen sein und wie könnten wir jemals nicht zufrieden sein? I love how the Hebrew in the Old Testament defines trust. Ich liebe es, wie die Hebräer im Alten Testament Vertrauen definieren. One way of defining trust is to lean against. Eine Art, wie Vertrauen definiert wird, ist, sich an etwas lehnen. You know, you put all of the weight against the pillar that you lean against or against the wall you lean against because you trust it's going to hold you. Du lehnst dich mit deinem ganzen Gewicht gegen einen Pfahl oder gegen eine Wand, weil du vertraust, dass es dich hält. That's what it means to trust. Das bedeutet es, zu vertrauen. So, do we have this kind of trust that he's never going to leave me? Haben wir diese Art von Vertrauen, dass er uns nie verlässt? You know, if we could all live by this simple trust and not this stressful faith. Wenn wir alle in diesem schlichten Vertrauen leben könnten und nicht in diesem stressigen Glauben. You know, many Christians think faith is I'm gonna believe. That's not faith. Weißt du, viele Christen denken, Glaube ist, ich muss glauben. Das ist nicht Glaube. No, that's stress. Das ist Stress. If you could live by this stress, just leaning into him who takes care of me. Wenn wir in diesem Vertrauen leben könnten, indem wir uns einfach an ihn anlehnen, der sich um mich kümmert, dann hättest du Zufriedenheit und du würdest immer versorgt sein. Think how we react the moment our material security is touched. Überleg, wie wir reagieren, wenn unsere materielle Sicherheit angetastet wird. Denk mal. Most Christians, when they're material security is touched, they freak out. Die meisten Christen flippen aus, wenn ihre materielle Sicherheit angetastet wird. You know, they just get so nervous, so scared. Sie werden so nervös, so ängstlich. Because they lean into everything else except into him. Weil sie sich an alles andere anlehnen, nur nicht an ihn. I really want you to spend a little time today. Ich möchte, dass du heute wirklich ein bisschen Zeit verbringst. Go ahead and when this life is over, spend some time. Wenn dieses Live vorbei ist, verbring ein bisschen Zeit. Go to a quiet place. Geh an einen ruhigen Ort. And just think about this, the best and most incredible being in the whole world. Und denk einfach über das beste, fantastischste Wesen in der ganzen Welt nach. The kindest and most loving being in the whole world. Das freundlichste und liebevollste Wesen auf der ganzen Welt. My beloved God and my incredible Father. Mein geliebter Gott und mein fantastischer Vater. He says, er sagt, I promise, I'm never gonna leave. Ich verspreche, ich werde dich nie verlassen. And he says it in the context of provision. Und er sagt das im Zusammenhang mit Versorgung. What would happen if in the moment of need, was würde passieren, wenn im Moment der Not, what would happen in the moment of bills to pay, was würde passieren, wenn in dem Moment, wenn wir Rechnungen bezahlen müssen, unsere erste Herzensreaktion dies wäre: God, I'm so thankful that you haven't left me. Gott, ich bin so dankbar, dass du mich nicht verlassen hast. Gott, ich bin so dankbar, dass du mich jetzt auch nicht verlassen wirst. Ich sage dir, dein Herz wäre so sehr im Frieden. Und du wärst so zufrieden. Und für all deine Bedürfnisse wäre gesorgt. Wenn er im Kontext von Versorgung verspricht, dass er mich nie verlassen wird, warum muss ich mir dann noch Sorgen darum machen? Bedenke. The context is material provision. The context is not a general statement. Der Kontext ist materielle Versorgung. Der Kontext ist nicht eine generelle Aussage. And this is why Paul uses so strong words in the beginning. Und deshalb benutzt Paulus so starke Worte am Anfang. That we should never be obsessed with money and we should be content. Dass wir nie von Geld besessen sein sollten und dass wir zufrieden sein sollen. Denn es steht im Kontext, dass mich ein fantastischer, herrlicher Gott niemals verlassen wird. You know, my heart longs. Mein Herz sehnt sich. Really have a deep longing. Ich habe wirklich eine tiefe Sehnsucht. Dass Christen auf der ganzen Welt aufstehen und so leben. Who have such an incredible deep trust in the God who never leaves them and never forsakes them. Die so ein tiefes Vertrauen in den Gott haben, der sie nie verlässt und nie im Stich lässt. That in difficult times they don't freak out. Dass sie in schwierigen Zeiten nicht ausflippen. Neither do they run after trying to get more money. Noch versuchen, mehr Geld zu erhalten. They will just continue to serve God, leaning in his goodness. Sie dienen einfach weiterhin Gott, lehnen sich an seine Güte. Look, I like how the passion says these last statements, and he will never loosen his grip on your life. Schau, ich mag, wie die Passion diese letzte Aussage übersetzt, und ich werde nie meinen Griff um dein Leben lockern. Didn't Jesus say nothing? I mean, nothing can snatch you out of my hand. Hat Jesus nicht gesagt, nichts, also nichts, kann euch aus meiner Hand reißen? No persecution can take you out of his hand. Keine Verfolgung kann dich aus seiner Hand reißen. No bad people can take you out of his hand. Keine bösen Menschen können dich aus seiner Hand reißen. Nobody who is robbing you can take you out of his hand. Keiner, der dich ausraubt, kann dich aus seiner Hand reißen. Nobody is taking everything away that you have can take you out of his hand. Keiner, der dir alles wegnimmt, was du hast, kann dich aus seiner Hand reißen. Do you know the only one who can take you out of his hand? Der einzige, der dich aus seiner Hand reißen kann. There's only one person that can take me out of God's hand. Es gibt nur eine Person, die mich aus Gottes Hand reißen kann. His name is Reinhard. Und sein Name ist Reinhard. Through my lack of trust, I'm literally moving myself out of his grip. Durch meinen Mangel an Vertrauen bewege ich mich buchstäblich aus seinem Griff heraus. See, he will not loosen his grip on my life, but if I choose to go, he will let me. Er wird zwar seinen Griff um mein Leben nicht lockern, doch wenn ich mich entscheide, wird er mich lassen. So who do you lean into today? An wen lehnst du dich also heute an? You know, look how bold the next statement is. Schau, wie kühn die nächste Aussage ist. I find it really hard to believe that Paul did not write this. Ich finde es wirklich schwer zu glauben, dass Paulus das nicht geschrieben hat. It's just so his language. Es ist einfach so sehr seine Sprache. You know, it's like, yeah. You read this, it's like, yeah, I hear you, Paul. Wenn du das liest, denkst du, ja, ich höre Paulus. The next thing he says, so we can say with great confidence. Das nächste, was er sagt, ist, deshalb können wir mit großer Zuversicht sagen, I know the Lord is for me and I will never be afraid of what people may do to me. Ich weiß, dass der Herr für mich ist und ich werde mich niemals davor fürchten, was Menschen mir antun können. Paul said the same thing in Romans 8. Paulus sagte dasselbe in Römer 8. If God is for me, who can be against you? Who cares? Wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? Wen kümmert es? If the whole of the world says, I'm going to make sure that you will be poor, you can say, who cares? Wenn die ganze Welt sagt, ich werde dafür sorgen, dass du arm sein wirst, kannst du sagen, wen kümmert es? If the whole of the world says, we will take all of your possessions away, you will say, who cares? Wenn die ganze Welt sagt, wir werden all deinen Besitz wegnehmen, wirst du sagen, wen kümmert es? If God is for me, then who cares what people can do against me? Wenn Gott für mich ist, wen kümmert es dann, was Leute gegen mich tun können? Oh, how I wish that Christianity would come to this simple trust. Oh, wie sehr wünschte ich, dass die Christenheit zu diesem schlichten Vertrauen käme. You know, the people of Hebrew, they were going through persecution. Weißt du, die Menschen im Hebräerbrief gingen durch Verfolgung. So the author is writing to a group of people that had lost everything because of persecution. Der Autor schreibt also einer Gruppe von Menschen, die alles verloren haben wegen Verfolgung. So the author is not writing this to people who have a wonderful experience in a great conference. Der Autor schreibt das nicht zu Menschen, die eine wunderbare Erfahrung bei einer großartigen Konferenz machen. He's writing to people who are going through difficulties, suffering, pain. Er schreibt an Menschen, die durch Schwierigkeiten, Leiden, Schmerz gehen. And through material loss. Und durch materiellen Verlust. Schau. It is something so simple and yet when people talk to me, so few really understand. Das ist etwas so Einfaches und doch, wenn Menschen mit mir sprechen, verstehen das so wenige. Very few. Sehr wenige. This weekend again, I had conversations with people. Dieses Wochenende hatte ich wieder ein Gespräch mit Menschen. I've said it so many times. I don't know when people will finally grab it, but I will keep saying it. Und ich habe es so oft gesagt. Ich weiß nicht, wann die Leute das endlich ergreifen, aber ich werde es immer wieder sagen. There is the source of all provision, and then there is the channel of all provision. Es gibt eine Quelle für alle Versorgung, und dann gibt es den Kanal für alle Versorgung. The moment you confuse these two, you get into trouble. In dem Moment, in dem du diese beiden verwechselst, bekommst du Probleme. Life becomes stressful. Dein Leben wird stressig. You're going to have to work very hard. Du musst sehr hart arbeiten. Never rest and never be at peace. Du kommst nie zur Ruhe und hast nie Frieden. The source of all provision is the God who promised that he will never, never leave me. Die Quelle für alle Versorgung ist der Gott, der versprochen hat, dass er mich nie, nie verlässt. Er sagt, mach dir keine Sorgen um Geld, denn Gott wird dich nie verlassen, also mach dir keine Sorgen darum. Now, he's the source. Er ist also die Quelle. That means it comes from him. Das heißt, es kommt von ihm. But look, aber schau, Gott spaziert nicht in dein Wohnzimmer und bezahlt deine Rechnungen. Denk daran. God is looking for a channel that he can use. Gott sucht nach einem Kanal, den er verwenden kann. How did you get saved? Wie wurdest du errettet? God did not preach the gospel to you. Gott hat dir das Evangelium nicht gepredigt. God is doing everything through channels. Gott tut alles durch Kanäle. Er ist die Quelle von allem, aber dennoch braucht er Kanäle, die er verwenden kann. Okay. Always looking for a channel. Er sucht immerzu nach einem Kanal. Always remember this. Denk immer daran. Wir wollen, dass Gott etwas tut, aber wir wollen mitreden, welchen Kanal er dafür verwendet. No. Nein. He chooses the channel. Er wählt den Kanal aus. We choose the source. Wir wählen die Quelle. Let me say that again. Lass mich das nochmal sagen. God chooses the channel. We choose the source. Gott wählt den Kanal aus. Wir wählen die Quelle aus. But most of us choose the channel. That's why we never experience the source. Aber die meisten von uns wählen den Kanal aus. Deshalb erleben wir nie die Quelle. Let me explain this to you. Lass mich dir das erklären. I choose that my work is the source of my provision. Ich entscheide, dass meine Arbeit die Quelle meiner Versorgung ist. But the work can only be the channel. God is the source. Doch die Arbeit kann lediglich der Kanal sein. Gott ist die Quelle. But because I have chosen the channel, I've now turned the channel into the source. Aber weil ich den Kanal ausgewählt habe, habe ich den Kanal nun zur Quelle gemacht. So now I have a life of stress. Nun habe ich ein Leben voller Stress. Always worry about money. Ich mache mir ständig Sorgen um Geld. Chase it, always worry about it. Jage ihm ständig nach, bin ständig besorgt deswegen. Never be in peace. Bin nie im Frieden. What would happen if I would say, Lord, I will lean into you? Was würde passieren, wenn ich sagen würde, Herr, ich lehne mich an dich. My daily bread comes from you. Mein tägliches Brot kommt von dir. But I can't sit at home because you don't walk into my bedroom paying the bills. Aber ich kann nicht zu Hause sitzen, weil du nicht in mein Schlafzimmer kommst und die Rechnungen bezahlst. I give you the freedom to choose any channel you want to use. Ich gebe dir die Freiheit, jeden Kanal auszuwählen, den du verwenden willst. When I go to work, wenn ich zur Arbeit gehe, I don't go to work to earn money. I go to work to serve. Dann gehe ich nicht zur Arbeit, um Geld zu verdienen. Ich gehe zur Arbeit, um zu dienen. What I do to serve. Was ich tue, tue ich, um zu dienen. Always. Immer. Love people and serve people. That has to be the, one of the biggest goals of life. Ich liebe Menschen und ich diene Menschen. Das muss eines der größten Ziele im Leben sein. Remember. Erinnere dich. Love God and love people. Liebe Gott und liebe Menschen. As simple as life gets down to. Auf diesen einfachen Nenner kann man das Leben herunterbrechen. Das heißt, meine Arbeit ist, Menschen zu dienen und sie zu lieben. Während ich das tue, sagt Gott, ich verwende diese Arbeit als Kanal der Versorgung, den ich ausgewählt habe. See, I don't choose it, he chooses it. Nicht ich wähle ihn aus, er wählt ihn aus. I go to work to serve. Ich gehe zur Arbeit, um zu dienen. So what happens? Was passiert dann? My boss one day says, you're fired. Eines Tages sagt mein Chef, du bist gefeuert. The moment I've chosen this as my provision, I stress. In dem Moment, in dem ich dies als meine Versorgung gewählt habe, bin ich gestresst. See, only difficult situations show what your heart really believes. Siehst du, nur schwierige Situationen zeigen, was dein Herz tatsächlich glaubt. None of us really knows the heart belief until the crisis. We don't know it. Keiner von uns kennt seinen Herzensglauben wirklich bis zur Krise. Wir wissen es nicht. Don't fool yourself. Mach dir nichts vor. You don't know what you really, really, really believe until you are in the middle of the crisis. Du weißt nicht, was du wirklich, wirklich glaubst, bis du mitten in der Krise bist. So. Also? Look. Schau. It's really so simple. Leute, das ist wirklich so einfach. In the crisis when the boss fires me, in der Krise, wenn mich der Chef feuert, instantly there will be a reaction on my heart. Gibt es sofort eine Reaktion in meinem Herz. That's the reaction you have to pay very close attention. Das ist die Reaktion, auf die du sehr gut achten musst. This reaction of fear, of stress. How am I gonna pay my bills now? Wenn es eine Reaktion der Furcht, des Stresses ist, wie soll ich jetzt die Rechnungen bezahlen? In your heart, you have had the wrong belief. Dann hast du in deinem Herzen den falschen Glauben. The belief is that the boss is my provider, the job is my provider, the channel is the source. Der Glaube ist, mein Chef ist mein Versorger, der Job ist mein Versorger, der Kanal ist die Quelle. If your boss fires you, wenn dich dein Chef feuert, and you can smile and say, und du lächeln und sagen kannst, thank you. Danke. Thank you so much. Danke so sehr. Obviously my time to serve and love in this place is over, so God has a new place for me. Offensichtlich ist meine Zeit an diesem Ort zu dienen und zu lieben vorbei, also hat Gott einen neuen Platz für mich. Do you know what's gonna happen? Weißt du, was dann passiert? See that you believe the right things in your heart. Du siehst, dass du das Richtige glaubst in deinem Herz. So you walk out of your place of work. Also gehst du von deiner Arbeitsstelle weg. Go home praising Jesus from a sincere heart. Du gehst nach Hause und preist Jesus aus einem aufrichtigen Herzen. Knowing that it's easy for the source to find new channels. Weil du weißt, dass es leicht ist für die Quelle, neue Kanäle zu finden. Think, please, people, think. Denk nach, Leute, bitte, denk nach. Selbst im alten Bund, der kein so guter Bund war wie unserer. There was a famine and no water. Gab es eine Hungersnot und kein Wasser. In the famine, God was still the provider of Elijah. In der Hungersnot war Gott immer noch der Versorger von Elia. The natural sources were not there anymore. Die natürlichen Kanäle waren nicht mehr vorhanden. So what did the source do? Was tat die Quelle also? Say, I'm gonna take birds. Die Quelle sagte, ich werde Vögel verwenden. So God told the birds for 3.5 years to bring food twice a day. Gott trug den Vögeln auf, 3.5 Jahre lang zweimal am Tag Nahrung zu bringen. The Bible says the famine was so great that there was no grass anymore for the cattle. Die Bibel sagt, dass die Hungersnot so groß war, dass es keinerlei Gras für das Vieh mehr gab. You tell me where these birds found meat. Sag mir doch mal, wo diese Vögel das Fleisch gefunden haben. And bread. Und Brot. The widow did not have enough anymore to live, but the birds still found it. Die Witwe hatte nicht mehr genug zum Leben, aber die Vögel fanden es. What happened? Was war passiert? We don't know. God could have even created that food and told birds, go and take it right there. Wir wissen es nicht. Gott hätte das Essen sogar selbst schaffen und den Vögeln sagen können, geht und bringt es dorthin. We in the new covenant with a God that says, I promise I'm never gonna leave you. We find it so hard to trust you. Wir im neuen Bund mit einem Gott, der sagt, ich verspreche dir, ich werde dich nie verlassen. Wir finden es so schwer, ihm zu vertrauen. Don't you see that what's wrong is our heart? Siehst du nicht, dass das, was falsch ist, unsere Herzen sind? What's wrong is that we've been told by the world that We have to become the source of our provision. Falsch ist, dass uns die Welt gesagt hat, dass wir die Quelle unserer Versorgung werden müssen. Listen, it doesn't really matter what you learn where. Hör zu, es ist eigentlich egal, was du lernst und wo du es lernst. As long as you learn to trust him. Solange du lernst, ihm zu vertrauen. If you learn to trust him, everything else is really secondary. Wenn du lernst, ihm zu vertrauen, ist alles andere zweitrangig. Once you will make a decision in your heart. Wenn du einmal eine Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast, dass der Kanal in deinem Herz nie zur Quelle gemacht wird. Never. Niemals. You just have to be really intentional. Du musst das wirklich bewusst tun. That's when you have this deep confidence that he will never leave me, therefore he will always find the channel. Dann hast du diese tiefe Zuversicht, er wird mich nie verlassen und deshalb wird er immer einen Kanal finden. You know, once your heart grips this, you will never be obsessed with money, you will always be content and you will have more than you need. Wenn dein Herz das ergreift, wirst du nie besessen von Geld sein. Du wirst immer zufrieden sein und du wirst mehr haben, als du brauchst. You know why I know that you will always have more than you need? Weißt du, warum ich weiß, dass du immer mehr haben wirst, als du brauchst? I know this because I know God. Ich weiß das, weil ich Gott kenne. And I know what he said in his word. Und weil ich weiß, was er in seinem Wort sagt. Thank you for being kind and supporting us with batteries. You're very nice people. Leute, danke, dass ihr so nett seid und uns mit Abzeichen unterstützt. Ihr seid sehr nette Menschen. See, there are people being used as channels. Siehst du, diese Menschen werden als Kanäle verwendet. We appreciate that. Wir schätzen das. So, look. Also schau. This is the incredible, beautiful thing. Das ist die fantastische, herrliche Sache. Because in many places of this world, weil an vielen Orten in dieser Welt, naturally speaking, many channels have dried up. Natürlich gesprochen, viele Kanäle ausgetrocknet sind. You know, there are places like, we have a lady right now here, and she's in Turkey, where the earth is being shaken. Wir haben zum Beispiel hier eine Dame, die in der Türkei ist, wo die Erde erschüttert wurde. She's a wonderful, wonderful friend. I love her so much. Sie ist eine wunderbare Freundin. Ich liebe sie so sehr. Let me ask you a question. Lass mich dir eine Frage stellen. Has God changed when the earth shook in Turkey? Hat Gott sich verändert, als die Erde in der Türkei erschüttert wurde? Has God's finances, have God's finances been shaken when the earth shook in Turkey? Wurden Gottes Finanzen erschüttert, als die Erde in der Türkei erschüttert wurde? Listen. Hör zu. Even if everything shakes, God can never be shaken. Selbst wenn alles erschüttert wird, kann Gott nie erschüttert werden. So, if your confidence is in God, and let him choose whatever channel he will. Wenn deine Zuversicht in Gott ist und du ihn entscheiden lässt, welchen Kanal er verwenden will, can shake and you will be at peace. Kann die Erde um dich herum erschüttert werden und du hast Frieden. The economy can be shaken and you will be in peace. Die Wirtschaft kann erschüttert werden und du wirst in Frieden sein. Could be that your treasury is like Judas who steals all your money and you will still be at peace. Es könnte sein, dass dein Schatz so aufgehoben ist wie bei Judas. Er stiehlt dir all dein Geld und du bist immer noch im Frieden. You will always be in peace. Du wirst immer im Frieden sein. Oh, how we need it more than ever. Oh, wie sehr brauchen wir es mehr denn je. That the Christian world really puts their hearts into this hope. Dass die christliche Welt ihre Herzen in diese Hoffnung legt. Never, never will he forsake me. Nie, nie, nie wird er mich verlassen. He's never gonna open the grip on my life. Er wird den Griff um mein Leben nie lockern. Why would I be so stupid and leave by chasing my own provision? Warum sollte ich so dumm sein und dies verlassen, um meine eigenen Versorgung hinterher zu jagen? Makes no sense. Das macht keinen Sinn. Look, then people always come to this simple question. Leute kommen immer zu dieser einfachen Frage. You know, Reinhard, so does that mean I shouldn't work? Also, Reinhard, bedeutet das, dass ich nicht arbeiten sollte? No, the opposite. Nein, im Gegenteil. Let me tell you. Lass mich es dir erklären. I really don't understand why it's so hard for people to grasp. Ich weiß wirklich nicht, warum es so schwer für Leute ist, das zu begreifen. Listen, nobody is supposed to work for money. Hör zu, niemand sollte für Geld arbeiten. Did you understand? Hast du das verstanden? Only non-Christians, of course. Natürlich, nur Nicht-Christen nicht. Ein Nicht-Christ hat natürlich nicht Gott als seinen Vater und Gott als seinen Versorger. Aber kein Christ auf der Welt sollte für Geld arbeiten. And I tell you why. Und ich sage dir warum. We are never supposed to work for money. We are supposed to serve and to love God. Wir sollen nie für Geld arbeiten. Wir sollen Gott dienen und lieben. und diese Liebe zu den Menschen um uns herum zum Ausdruck bringen. Schau, wie Gott es ganz am Anfang machte. Am Anfang schuf Gott so einen perfekten, florierenden Garten. Der Mensch hatte alles. Es gab die wunderschönsten Bäume, all der Reichtum war dort für Adam und Eva. In dem Moment, als Adam seinen ersten Tag auf der Erde hatte, mangelte es da an irgendetwas? Nichts. So what was the first day of Earth? Wie sah der erste Tag aus? Rest. Ruhen. Why did God not create Adam on the third day, on the fifth day, or on the first day? Weißt du, warum Gott Adam nicht am dritten Tag oder am fünften Tag oder am ersten Tag geschaffen hat? Because in the very beginning, God wanted to show man: first, I give you all the provision, then you rest, and then you work. Weil Gott dem Menschen ganz am Anfang zeigen wollte: zuerst gebe ich dir alle Versorgung, dann ruhst du und dann arbeitest du. You see, people say, God said, 6 days shall you work, and on the seventh day you shall rest. Die Leute sagen, Gott sagt, 6 Tage sollst du arbeiten und am siebten Tag sollst du ruhen. This God said this under the old covenant. Das sagte Gott im alten Bund. If you want to work 6 days and then rest 1 day, you have to take the rest of the old covenant. Wenn du 6 Tage lang arbeitest und dann einen Tag ausruhen willst, musst du auch den Rest des alten Bundes nehmen. Du musst beschnitten werden. Du musst Opfer für deine Sünden bringen. Du musst alles andere tun, das uns die 613 Gesetze des Alten Bundes sagen. Reinhard, bist du gegen Ruhe? Natürlich nicht. Ich bin gegen Ruhe, weil du so hart gearbeitet hast. Weißt du warum? Weil Gott zu Adam sagte, ruhe dich zuerst aus, dann bist du so in Frieden. Also geh los und arbeite. Wie begann Adams Leben auf der Erde? Es begann mit Ruhe, nicht mit Arbeit. Ruhe darin, dass Gott für alles gesorgt hat, alles getan hat, alles gegeben hat. Mir geht es gut. Aber Gott sagte nicht zu Adam, hey, jetzt wo du auf der Erde bist, ruhe dich einfach für den Rest deines Lebens aus. Nein. Er sagte, ruhe dich einfach an diesem Tag aus und dann geh los und arbeite. Gib den Tieren Namen. Mache dir die ganze Erde untertan. Gott gab Adam eindeutig Arbeit, doch die Arbeit war nicht die Quelle der Versorgung. Was würde passieren, wenn es in deinem Herzen einen Wandel geben würde und du anfangen könntest zu sehen, dass Arbeit einen anderen Zweck hat als Versorgung? Siehst du, wie wenig Christen das verstehen? Arbeiten, arbeiten, arbeiten, um zu versorgen. Oder sie sitzen zu Hause und sagen, ich glaube, ich glaube, ich lebe im Glauben und dann führen sie ein miserables Leben. Nein, wir sind keine fleißigen Menschen, weil wir Finanzen erzeugen. Wir sind fleißige Menschen, weil uns ein Leben gegeben wurde, um zu lieben, zu segnen, zu dienen und andere zu berühren. Was würde passieren, wenn die von euch, die in ihrer eigenen Firma arbeiten, what would happen is from today on you see every client as somebody that God is sending for you to serve and to love. Was würde passieren, wenn du von heute an jeden Kunden als jemanden betrachtest, den Gott dir schickt, um ihm zu dienen und ihn zu lieben? Was würde passieren? Die Art und Weise, wie du sie behandelst, wäre so anders. Die Art, wie du nun jede Person ansiehst, die in deine Firma oder in deine Arztpraxis oder wo immer du bist. Du würdest sie als wunderschöne Menschen betrachten, die Gott zu dir schickt, damit du seine Liebe und Freundlichkeit ausdrücken kannst. Und dann sorgst du dich nicht um den Rest. Für mich arbeiten sehr viele Menschen. Of course, Brazilian Kitzka is growing very fast. Natürlich, Brazilian Kitzka wächst sehr schnell. Ministry is growing fast. Der Dienst wächst schnell. School. Wir haben die Schule. You know what? I have learned a beautiful, beautiful secret. Weißt du was? Ich habe ein herrliches Geheimnis gelernt. The people who work with me, dass die Menschen, die mit mir arbeiten, none of them I see them as people, as my workers. Keinen von ihnen sehe ich als meine Mitarbeiter. But I see them as precious people who the Lord sent to me so that I can love them and serve them. Sondern ich sehe sie als kostbare Personen, die der Herr mir geschickt hat, damit ich sie lieben und ihnen dienen kann. And together we serve Jesus. Und zusammen dienen wir Jesus. So I don't see the people who work for me as people who help me fulfill some great purpose or get wealthy. Deshalb betrachte ich die Menschen, die für mich arbeiten, nicht als Personen, die mir helfen, irgendeinen großen Zweck zu erfüllen oder um reich zu werden. That would be wrong. Das wäre falsch. I see them as people in whom I can invest love and who I can serve. Ich sehe sie als Menschen, in die ich Liebe investieren kann und denen ich dienen kann. And all of us together expand the kingdom of love. Und wir alle zusammen breiten das Königreich der Liebe aus. What would be if you can make this shift in your heart? Was wäre, wenn du diesen Wandel in deinem Herzen machen könntest? Herr, ich danke dir, dass du mir versprochen hast, mich nie zu verlassen. Und du hast das im Zusammenhang mit Versorgung gesagt, deshalb muss ich mir keine Sorgen mehr machen. Heute werde ich nicht arbeiten, um auch nur einen Cent zu verdienen. Ich werde arbeiten, um zu dienen. The source of my provision will choose the channel. Und dann vertraue ich, dass du die Quelle meiner Versorgung den Kanal wählen wirst. Und wenn du meine Arbeit als Kanal auswählst, wunderbar. Wenn du einen anderen Kanal auswählst, ist das auch gut. Wenn jeder Christ so leben würde, weißt du, was dann passieren würde? The scripture from Proverbs would be fulfilled. Die Bibelstelle aus Sprüche würde erfüllt sein. The wealth of the godless are in the hands of the righteous. Der Reichtum der Gottlosen ist in den Händen der Gerechten. So why has this scripture not yet been fulfilled? Warum hat sich diese Schriftstelle noch nicht erfüllt? Righteous don't trust him with their provision. Weil die Gerechten ihm nicht für ihre Versorgung vertrauen. If everyone who is a true child of God would really trust him as the source of provision. Wenn jeder, der ein echtes Kind Gottes ist, ihm wirklich vertrauen würde als seine Quelle der Versorgung, then the wealth of the nations would dann würde der Reichtum der Nationen in unseren Händen sein. Aber weil die meisten Christen genauso leben wie die Welt. Ist der Reichtum in den Händen derer, die schlauer sind, bessere Strategien haben, bessere Ideen haben, die wissen, wie man Geschäfte macht. Denk mal darüber nach. Leute, es ist wirklich schön, wieder zurück zu sein und ein Live zu machen. Gracie is not here with us anymore. Gracie ist nicht mehr hier bei uns. That's why we canceled the prophetic live. Deshalb haben wir die prophetischen Lives beendet. But I've already said from time to time spontaneously I'll do a prophetic live with Daniel. Aber ich habe schon gesagt, dass ich ab und zu ein prophetisches Live mit Daniel mache. On Monday we will be back with Debbie and question and answers. Am Montag werden wir zurück sein mit Debbie und Fragen und Antworten. And even though Gracie is not here, we'll have somebody else who will translate. Und auch wenn Gracie nicht hier ist, wird jemand anderes uns übersetzen. New translator, and it will not be Daniel, surprise! Ein neuer Übersetzer, es wird nicht Daniel sein, Überraschung! We'll be in the live on Monday here with me. Aber Debbie wird am Montag im Live mit mir hier sein. So now the lives are always Monday and Wednesday. Jetzt sind die Lives also immer Montag und Mittwoch. Question and answers on Monday and Wednesday we do a live like this. Fragen und Antworten am Montag und am Mittwoch machen wir ein Live wie dieses. Life is great. Das Leben ist großartig. Never leave us, never forsake. Er wird uns nie verlassen und nie im Stich lassen. What a beautiful future we have. Was für eine herrliche Zukunft haben wir. Hey guys, and thank you, Daniel. Danke Leute und danke Daniel.